Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 110. Hallo, hallo, hallo. Ja, etwas Wundervolles ist ja diese Woche passiert. Unglaublich, ja. Play Movies wird wahr. Aber ich habe noch andere Sachen. Zum Beispiel auch gibt's Neues von den Hangouts. Ja. Ein paar News habe ich noch von neuen Handys, die erschienen sind und auch ein bisschen was an Software-Updates, ja, und natürlich auch wieder neue App der Woche. Doch jetzt erstmal zu den Themen. Play Movies wird wahr in Deutschland. Das heißt, man kann jetzt bei uns Filme ausleihen. Ja. Darauf warte ich ja schon eine ziemliche Zeit. Nur die anfängliche überschwängliche Freude war dann doch ziemlich getrübt, als ich das erste Mal dann reingegangen bin in diesen Store. Zwar kann man sich die Trailer schon wunderbar anschauen, die Qualität lässt sich auch schon abschätzen, dass die ganz okay ist, vor allem für mobile Geräte, aber das ist ja nicht nur ein Dienst, der mobil genutzt werden kann, sondern den kann man auch über den Computer nutzen. Und ich sag mal, das werden auch wahrscheinlich die meisten dann darüber nutzen, weil man es dann eben schön auf seinem großen TV eben angucken kann und nicht nur auf dem Handy- oder Tablet-Display. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch, vielleicht wird das auch hauptsächlich auf den Smartphones genutzt. Wer weiß, wer weiß. Nur, was mich eben total, ja, sage ich mal, verwundert hat und was mich dann auch sehr betrübt hat, ist das absolut maue Angebot an Filmen. Da kann Google absolut gar nichts dafür. Ja. Ich denke, dass da einfach die Filmindustrie dahinter steht, die eben mit 10 Verhandlungen das Ganze eben, sage ich mal, verlangsamen, aber eben bleibt die Tatsache, dass es eben sehr wenige interessante Filme dort zum Ausleihen gibt. Auch die Preise, das ist der nächste Punkt. Also die Preise sind jenseits von Gut und Böse. Das geht schon mal gar nicht, finde ich. Ja. Ein Beispiel. Monster AG. Schöner Film, ja. Gefällt mir sehr gut. Ist von 2001. Kostet 2,99 € zu mieten. Das heißt, man kann ihn für 30 Tage quasi, also wenn man das kauft, hat man 30 Tage Zeit, den Film anzuschauen. Ja. Sobald man den Film das erste Mal gestartet hat, hat man 48 Stunden Zeit, den zu Ende zu schauen. Das kostet 2,99 €. Hallo? Das kann überhaupt nicht sein. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ah, wieso? Das ist doch super toll. Und ja, endlich geht's. Ja, ich bin ja auch froh, dass es endlich geht. Aber hier muss ganz klar gesagt werden, auch wenn das auch Google, also nicht Google schuld ist, vermutlich. Auch hier werden hinter den Preisen hauptsächlich die Filmindustrie stehen. Nur sowas geht eben nicht, finde ich, ja. Wenn ich den Film, also wie gesagt, 2001, den kriege ich für 50 Cent bei mir in der Ecke und an der in der Videothek zum Ausleihen, ja. Brauchst dann erst nächsten Tag zurückzubringen. Was soll denn das? Ja, das sehe ich überhaupt gar keinen Sinn da drin. Außer es vielleicht vorher mal zu testen. Aber ehrlich gesagt, das sind mir die Angebote momentan zu teuer, dass ich selbst noch nicht mal zum Testen einen Film hier gemacht habe. Also das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber da sind wir noch nicht am Ende der Veranstaltung. 2,99 €. Es gibt auch Filme für 1,99 €. Wohlgemerkt immer Euro, ja, sind keine Dollar, Euro. Habe ich hier einen für 1,99 €? Ja, zum Beispiel der Superfilm Tactical Force. Ihr kennt den nicht? Ja, das hat auch einen guten Grund, um Himmels Willen, ja. Okay, die Ratings liegen bei 2,0. Ha! Ist aber sogar ein neuer Film, ja, von Januar 2012. Aber ihr könnt dann schon abschätzen, ja. Die Top-Filme werden dann eben, vor allem wenn sie neu sind, aber so viel nach neuen Filmen braucht ihr gar nicht zu gucken, weil da gibt's fast gar nichts dafür. Wenn das nicht keine so C-Movies sind, gibt's überhaupt nichts Neues. Und die, zum Beispiel hier habe ich was, na, da steht leider kein Produktionsjahr drin, nehmen wir mal was anderes. Das gibt's nämlich auch, ja. Ich nehme mal Underworld Awakening, ja, immerhin Februar 2012, ha, immerhin, ja. Ein Rating von 3,8 hat's bekommen, auch nicht ganz so wunderbar, aber geht ja noch, ne? Und ist es ein bekannter Film. 3,99. 3,99. Wohlgemerkt, das ist nicht der Preis zum Kaufen, sondern zum Leihen. Okay, also ihr kriegt die Idee, was damit gemeint ist. Ist mir einfach zu teuer. Ja. Zum Glück hat Google noch was anderes diese Woche gebracht, was mich eigentlich dann noch mehr gefreut hat nach der ersten Enttäuschung da. Und zwar offiziell ist es jetzt das Hangouts on Air, also die öffentliche Ausstrahlung von den Hangouts, öffentlicher Hangout, auch in Deutschland jetzt funktioniert. Und damit ist halt nichts mehr im Wege, mal so ein etwas, ja, sage ich mal, wer so Live-Sendungen macht, dann eben das zu machen. Schade, wenn der Uncast noch einen Livestream hätte, dann könnte man das darüber jetzt machen. Aber das hat sich ja mittlerweile dann eh erledigt. Vielleicht könnte man mal sowas, so ein Special machen, ja. Es bleibt nach wie vor so, dass nur eine begrenzte Anzahl von Leuten natürlich eingeladen werden können, die da irgendwie auch was mit dazu beitragen können, während aber die Öffentlichkeit dazu quasi ohne Anmeldung einfach zugucken kann, da drin. Und das ist immerhin mal eine schöne Sache. Ich finde es gut. Fast noch wichtiger ist, dass man das dann auch aufzeichnen kann, indem man einfach nach der Übertragung das Ganze speichert und auf einen YouTube-Kanal hochlädt und dann eben auch einen Google Plus Beitrag schreibt, damit man eben das auch archiviert hat. Also ich finde das eine super Sache. Für Podcaster ist es auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Irgendwann, wenn ich mal wieder Zeit habe und die Temperaturen so weit runtergehen, dass ich mich noch überhaupt auf irgendetwas konzentrieren kann, dann werde ich das auch mal ausprobieren. Ja. Ja, ich werde jetzt ka ich kann es kaum abwarten, bis der Podcast hier jetzt vorbei ist. Ja, sorry, dass ich das so sage, ja, aber ich muss die Klimaanlage wieder anschalten, weil es hier drin ist so heiß. Oh nein, das darf alles nicht wahr sein. Gut, also das ist schön, Hangouts on Air endlich auch in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Ich hätte schon gar nicht mehr dran geglaubt. Damit ist natürlich auch dieses Gerücht wohl von der Hand, dass es darum ging, dass dass eine Begrenzung gibt von maximal 500, waren es 500 Zuschauern, ohne dass man eine spezielle Rundfunklizenz braucht. Das scheint also nicht der Fall gewesen zu sein. Sonst hätte das wohl hier Probleme gegeben. Ansonsten finde ich das eben richtig gut. So, und jetzt habe ich noch eine freudige Mitteilung. Der Markus hat mal wieder was getestet, und zwar das Pearl Touchlet X10 Tablet von Pearl. Und ob das was ist und ob man das gebrauchen kann, das sagt euch jetzt der Markus von Smartphonefan.de. Ja, damit auch von mir herzlich willkommen im Antcast. Heute bin ich auch wieder mal mit einem Beitrag dabei. Und zwar hatte ich ein Tablet von Pearl zum Test. Das Tablet nennt sich Touchlet X10. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu früheren Pearl-Produkten, dieses Gerät kann man sogar, zumindest eingeschränkt muss ich sagen, empfehlen. Das Ding kostet 229,90 €. Sieht optisch aus wie ein iPad 1 von Apple, ist aber ein bisschen leichter als ein iPad 1. Hat einen 9,7 Zoll großen Touchscreen, der auch die Auflösung wie beim iPad 1 und iPad 2 hat. iPad 3 hat eine wesentlich höhere und auch zum Beispiel Samsung Galaxy Tab 10.1 hat wesentlich höhere Auflösung. Aber ja, immerhin muss ich sagen, für weniger als die Hälfte dessen, was ein Spitzenmodell von Apple oder von Samsung kostet, bekommt man hier doch ein sehr akzeptables Gerät. Der Prozessor natürlich ebenfalls wichtig. Leider noch kein Dual-Core, ist ein Single-Core-Prozessor. Ein Gigahertz und 1 Gigabyte RAM gibt's auch. 1 Gigabyte gibt's auch als internen Speicher und man kann bis zu 32 Gigabyte große Speicherkarten nachrüsten. Da muss ich sagen, das reicht ja dann eigentlich. Wenn man den internen Speicher beispielsweise für Apps reserviert, kann man auf die Speicherkarten dann alle weiteren Daten, Filme, Fotos und so weiter im Prinzip draufpacken. Und da muss ich sagen, das reicht eigentlich. 2 Kameras hat das Touchlet X10 sogar, eine 2 Megapixel Frontkamera für Videotelefonate, beispielsweise natürlich mit Google Talk oder auch mit Skype. Und die Hauptkamera hat 5 Megapixels auf der Rückseite, wobei ich sagen muss, da merkt man von den 5 Megapixel relativ wenig. Sprich, diese Hauptkamera ist wirklich vergleichsweise schlecht, das muss man ganz klar sagen. Also die kann man eigentlich nicht wirklich gebrauchen. Also ähnlich bescheiden, wie damals die Kamera im iPad 2 von Apple war. Da hatte der Hersteller mit dem berühmten Fallobst ja sich auch kein Gefallen mitgehauen, so minderwertige Ware im Endeffekt zu verbauen. Und ähnlich hat es hier im Endeffekt Pearl oder der Auftragshersteller von Pearl gemacht. Muss ich sagen, ist auch nicht wirklich doll. Aber gut, ob man jetzt bei einem Tablet unbedingt so eine Kamera braucht, weiß ich nicht. Display, wie gesagt, 1024x768 Pixel. 16 Millionen Farben werden dargestellt. Man sieht natürlich Pixel auf einem solchen Display, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, andere Markentablets, die deutlich mehr kosten, bis vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, die waren auch nicht anders. Das Touchpad ist 190x242x12 mm groß, wiegt 600 Gramm und ja, hat für Internet WLAN an Bord, und zwar die Standards 802.11b, g und n. Das heißt, bis zu 300 Megabit pro Sekunde sind über WLAN grundsätzlich möglich. In der Praxis wird es natürlich durch den Internetzugang begrenzt. Der ist natürlich nicht ganz so schnell, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Komischerweise hat das Gerät keine Micro-USB, sondern eine Mini-USB-Buchse, aber ein passendes Kabel wird direkt mitgeliefert und man kann auch einen Surfstick anschließen. Das heißt, wer also wirklich mobil online gehen möchte, kann entweder natürlich ganz klar ein Smartphone als Hotspot nutzen, das funktioniert immer. Alternativ gibt es ja diese Mobile-Hotspots zu kaufen, die halt eben aus einem UMTS-Signal ein WLAN-Signal machen. Auch das geht natürlich. Oder man schließt einen Surfstick direkt an das Pearl Touchlet X10 an. Das geht auch und läuft auch soweit einwandfrei. Da kann man dann im Endeffekt den Surfstick benutzen, den man ansonsten auch fürs Laptop nehmen würde. Klappt also wirklich wunderbar. Welches Betriebssystem hat das Gerät an Bord? Android 4.0.3 immerhin. Das ist zwar nicht ganz, ganz, ganz, ganz aktuell, aber ich muss sagen, das ist dann doch immerhin halbwegs aktuell. Das Einzige ist, mit Updates kann man, glaube ich, nicht mehr rechnen, weil es gibt noch nicht mal den Menüpunkt, wo Updates theoretisch möglich wären. Also insofern denke ich mal, selbst Android 4.0.4 oder erst recht dann Jelly Bean werden wohl nicht auf dieses Touchpad kommen. Also das kann man eigentlich wahrscheinlich abhaken. Ansonsten finde ich sehr erfreulich, dass das ein ziemlich unverbasteltes Android ist, also im Vergleich zu dem, was viele, viele andere, vor allem auch Markenhersteller so abliefern. Das ist ja dann meistens doch mit eigenem Launcher, mit irgendwelchen Apps, die der Kunde gar nicht haben möchte und ähnlichen Geschichten. Das ist bei Pearl in dem Fall anders. Es ist eine Antivirus-Software, ist mit drauf von G-Data. Und noch irgendwas. Also 2 Apps waren irgendwie nachinstalliert, aber ansonsten muss ich sagen, absolut unverbastelt, alle Google-Dienste sind mit drauf. Das Einzige, was komisch ist, das kennt man auch von Pearl Smartphones, Google Plus ist offenbar in einer älteren Version installiert, sprich, das ist noch dieses schwarze Google Plus-Icon. Und irgendwie wird trotzdem auch kein Update im Google Play Store angeboten. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber es funktioniert. Wie lange, muss man mal sehen, aber wie gesagt, das ist eine kleine Merkwürdigkeit noch. Ansonsten, wie gesagt, alle Google-Dienste natürlich da, Google Mail, Google Talk, wie sie alle heißen, ist überhaupt kein Problem. Der Google Play Store ist natürlich auch da, habe ich bereits kurz erwähnt. Der Adobe Flash Player, der ja seit dem 15. August für Neuinstallation nicht mehr verfügbar ist, der ist auf diesem Gerät bereits vorinstalliert. Und wir wissen ja, Adobe hat bekannt gegeben, für die Geräte, bei denen es bereits vorinstalliert ist, wird es weiterhin auch Updates geben. Gut, neue Features kommen da wahrscheinlich nicht mehr. Hauptsächlich dann Sicherheitsupdates oder ähnliches, aber damit können auch Besitzer dieses Geräts nach wie vor rechnen. Das muss ich sagen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ansonsten gibt's sogar einen HDMI-Anschluss, damit kann man dann die Videos zum Beispiel auch auf den Fernseher übertragen, finde ich eine gute Sache. Entsprechendes Kabel muss man, wenn man sich dafür interessiert, allerdings nachkaufen. Das ist jetzt nicht im Lieferumfang drin. Der Akku hat eine Kapazität von 6500 mAh, ist eigentlich auch ganz okay. Also nach mehreren Tagen musste ich ihn wieder nachladen bei mäßiger Nutzung. Aber an sich muss ich sagen, 6500 mAh ist für ein solches Gerät schon okay. Zumal, wie gesagt, von Haus aus nur für die WLAN-Nutzung vorgesehen, keine Mobilfunkschnittstelle drin, die zusätzlich Akkukapazität kosten würde, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Was ich noch komisch fand, dass, aber jetzt wirklich Ausnahmen, aber dass nicht alle Apps bei Google Play gefunden wurden. Zum Beispiel, wir haben ja mal hier im Antcast vor geraumer Zeit TuneIn Radio vorgestellt, eine sehr empfehlenswerte Webradio-App, und die wird mit dem Pearl Touchlet X10 im Google Play Store zwar gefunden, dann heißt es aber, dass die Software mit dem Gerät nicht kompatibel ist und somit ist dann auch keine Installation möglich. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen komisch, warum das nicht kompatibel sein soll. Ich habe mir jetzt aber auch nicht die Mühe gemacht, sagen wir mal im Internet nach einer APK, nach einer Installationsdatei zu suchen, um ganz einfach TuneIn Radio manuell nachzuinstallieren. Aber andere Sachen, wie gesagt, Standard ist alles im Prinzip da. Google Play natürlich auch die Tablet-optimierte Version, trotz dem schwarzen Icon. Wie es dazu kommt, weiß ich nicht. Lagesensor ist natürlich drin, das heißt, es wird automatisch zwischen Hochformat und Querformat umgeschaltet. Also das macht alles in allem einen recht guten Eindruck. Wobei ich eines sagen muss, der Prozessor ist halt aus heutiger Sicht nicht der allerallerschnellste. Das heißt, man muss schon so ein Sekündchen warten, bevor es vom Hoch- zum Querformat und wieder zurückschaltet. Und je nachdem, wenn man jetzt irgendwelche speicherintensiven Spiele installiert und dann auch verwendet, dann merkt man natürlich auch, dass der Prozessor an seine Grenzen stößt. Ansonsten muss ich sagen, also für den normalen Hausgebrauch, wer mit dem Gerät surfen will, wer mit dem Gerät mailen will, wer mit diesem Gerät bei Google Plus oder bei Facebook oder auch Twitter unterwegs sein möchte, der kann eigentlich damit nichts falsch machen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich in der Preisklasse und gerade von diesem Hersteller eigentlich nie gedacht. Auch die Verarbeitung ist wirklich okay, da kann man wirklich nichts sagen, bis auf die Einschränkung, dass die Kamera halt nicht so toll ist. Aber ansonsten, wie gesagt, wer braucht bei einem Tablet eine Kamera? Das ist eigentlich ohnehin eine Sache, die man jetzt nicht so unbedingt braucht. Also ich muss sagen, es ist wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Samsung Galaxy Tab 10.1N, schon gar nicht mit der neuen Version, mit der 2er-Version oder auch nicht mit der Konkurrenz aus Cupertino, das ist klar, aber dafür zahlt man eben auch nur knapp 230 Euro und die, muss ich sagen, ist dieses Gerät auf jeden Fall absolut wert. Das war's dann für heute von mir. Wie gesagt, Pearl Touchlet X10. Schönes 10-Zoll-Tablet zum kleinen Preis, mit WLAN-only sozusagen, aber Mobilfunk per Stick nachrüstbar. Damit würde ich sagen, war's das von heute, für heute von mir und ich gebe wieder zurück zum Rio. Okay, sehr schön. Vielen Dank, Markus. Ja, hört sich ja positiv mal an. Ja, wer hätte das gedacht? Also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hier Pearl, da habe ich eigentlich gar nicht mal weitergelesen und hab gedacht, naja, okay, also vergessen was, das hat eh nichts zu melden. Aber nur nach deinem Test muss ich sagen, ist das gar nicht mal so übel für den Preis. Toll, finde ich immerhin eine Alternative, wenn man nicht viel ausgeben will. So, dann kommen wir jetzt zu den News. Und da habe ich zum Beispiel eine schöne News. Das Sony Xperia SL. Das ist jetzt offiziell angekündigt worden. Und was bietet es? Erstmal kommt es in vier verschiedenen Farben, zum endlich mal die Diskussion weg, von wegen, ja, weiß nee, schwarz nee, will ich nicht unter sehen, ja. Sehr schön. Vier verschiedene Farben, immer gut, jeder hat seine Auswahl, wunderbar. Nur, das gibt's in Pink, Weiß und in Grau. Hä? Gnade. Okay, Sony, was hast du dir gedacht? 144 Gramm schwer wird das Ganze sein. Soll 8,5 Stunden Sprechzeit haben und Standby-Zeit 420 Stunden. Oh, das wäre gar nicht schlecht. 25 Stunden soll man Musik hören können und 6 Stunden, 30 Minuten immerhin Video schauen. Das wäre von den Werten eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Vor allem, wenn die Standby-Zeit einigermaßen erreicht werden würde. Aber das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ja. Ich denke, das ist mal wieder so eine rein theoretische Zeit. 4,3 Zoll Touchscreen, kratzfest heißt da, ja, mit einer Auflösung 1280x720 Pixel Auflösung, sehr schön, sieht optisch aus wie das ganz normale Xperia S, wird mit Android 4.0 Ice Cream Sandwich ausgeliefert und bietet einen 1,7 GHz Qualcomm Dual Core Prozessor. Auch das ist okay und entspricht so in etwa ein bisschen schneller als das Galaxy als das Xperia S. Interessant, 12,1 Megapixel Kamera mit Autofokus und 16-fach digitaler Zoom. Okay, digitaler Zoom können wir gleich vergessen. Aber das ist doch was, 12,1 Megapixel. Sony Kameras sind gar nicht mal so schlecht. Da kann man also freudig drauf warten auf das Handy. Ja, bin auch mal gespannt, hoffentlich kann ich das demnächst mal in die Hand nehmen und testen. Das wäre schön. Spiele. Spiele. Klar, Gamescom. Ne? Ich war nicht dort diesmal. Warum? Es gab noch nicht genug Mobilgames, finde ich, auf der Gamescom dieses Jahr. Nächstes Jahr soll sich das ändern. Das hat die Messeleitung klar gemacht und man hat auch schon ein deutlicher Trend gemerkt. Werde ich wieder dabei sein und dann kann ich auch was darüber berichten. Dennoch habe ich ein paar interessante Spiele gefunden. Zum Beispiel Heroes of Order and Chaos, ein sogenanntes MOBA-Spiel. Haha, was ist ein MOBA? Das wird immer schlimmer, ja. MMORPG und ne? Aber MOBA heißt Multiplayer Online Battle Arena. Pff. Naja, wie auch immer, okay? Also, ein schönes Spiel ist es auf jeden Fall. Die Grafik verspricht sehr, sehr interessant zu werden. Herauskommen soll das Ganze am 11. Oktober 2012 und da kann man sich schon mal vorher ein bisschen freuen darüber. Hoffentlich werden die Erwartungen allerdings hier nicht so hoch geschraubt. Ich kann es kaum glauben, wenn ich die Grafik, Auflösung, Details sehe auf den Screenshots, die ich ja auch wieder verlinkt habe natürlich. Sehr schön, also wäre gut, wenn das so rauskommen würde. Ob das jetzt von der Spielart mir zusagt, eher nicht, aber ist dieses Genre, zumindest mal dieses diese Battle Games, ja, in dieser Art, die erfreuen sich ja großer Beliebtheit, auch bei den Strategen, ja, wobei ich glaube hier, das Spiel ist eher auf gemeinsames Prügeln ausgelegt. Das ist Hack and Slay. Und nicht unbedingt auf Taktik. Aber das wird sich dann zeigen, wenn ich genaueres über das Spiel erfahre. Halt euch auf jeden Fall auf den Laufenden, weil es sieht wirklich sehr schön aus. Ein anderes Spiel, auch noch mir ins Auge gefallen, The Respawnables. Ja, allein schon der Titel verdient doch mal das Game mal ein bisschen genauer unter die unter den Test da zu nehmen, ja, was. also es sieht aus wie Battlefield Heroes und das hat mich schon mal sehr gefreut, weil Battlefield Heroes fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, es ist in der Community gar nicht so gut angekommen, wahrscheinlich wegen der Marke. Also bei Battlefield hat man halt was anderes erwartet, aber so finde ich es gar nicht schlecht. Es ist witzig gemacht, man hat eine Menge an Waffen zum Auswählen und Action pur im Third-Person-Shooter-Modus, ja, läuft das Ganze ab und das hört sich alles sehr, sehr gut an. Auch da kommt es dann eben drauf an, wie letztendlich die Qualität da rüberkommt. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es ja schon verfügbar. Ich muss mir das gerade mal hier angucken. The Respawnables. Der Titel ist einfach göttlich. Wahnsinn. Leider noch nicht. Nein. Gibt es leider noch nicht. Auch da halte ich euch auf dem Laufenden. Erstes Video kann man schon sehen. So ein Teaser-Trailer. Und das kann euch hoffentlich überzeugen davon, dass das Game was Besonderes wird. Sowas würde ich mir wirklich wünschen. Ich hoffe, dass das auch sehr gut ist von der Steuerung, weil da ja, gehen ja die meisten Shooter, sage ich mal, dann bei den Smartphone-Games in die Knie. Ja, so ist das. So, einen Schluck genommen hier. Sag ja, das ist hier total heiß. Sorry, na, Trinkpausen müssen wir sein. Dann habe ich noch eine schöne Nachricht. Guthabenkarten für Google Play Store. So sieht's aus. Es werden tatsächlich Guthabenkarten kommen. Noch sind die Guthabenkarten nur für die USA gesichtet worden. Da gibt es in 10, 25 Dollar und sehr wahrscheinlich gibt es auch demnächst eine 50-Dollar-Version. Werden bereits bei Radio Shack angeboten. Und damit kann man eben Guthaben auf seinen Google-Account laden für den Play Store. Auch das ist eine interessante Geschichte, finde ich. Gerade für uns wäre das interessant. Deswegen hätten die vielleicht bei Google eher mal den europäischen Markt sich zuerst zur Brust nehmen sollen, bevor sie diese Karten in den USA rausbringen, wo ja sowieso jeder Kreditkarten hat. Bei uns wird es sehr, sehr viele freuen, die sich immer noch nicht durchringen konnten, irgendwie eine Kreditkarte zu holen. Es gibt ja auch Prepaid-Kreditkarten, aber selbst das stößt halt bei uns irgendwie auf Skepsis. Und da kommen eben diese Guthabenkarten doch sehr stark zum Tragen, denke ich. Und ich kann mir vorstellen, dass die eben in Europa besonders stark gefragt sind. Und ich hoffe, dass Google dann nicht mehr so lange braucht, bis die erscheinen. Auch von der Aufspaltung her finde ich das ganz okay. Und ja, ist doch gut, ne? Darauf haben doch viele gewartet, endlich. Das ist doch eigentlich die perfekte Lösung, optimal. Man kann sie irgendwo in einem Geschäft kaufen. Da werden sicherlich wieder die größten Ketten diese Karten führen, vielleicht schon ein paar Tankstellen. Und dann können wir alle zufrieden sein. Dann können wir die Karte dort kaufen, können bezahlen, wie wir wollen. Und dann eben per Code aufladen, so wie eine Prepaid-Karte beim Handy. Und schon können wir dann hier Sachen kaufen über den Play Store. Schön. Dann auch noch schön, Google hat es ja wirklich getrieben die letzte Woche, ja Wahnsinn. Smart Updates sind ebenfalls freigeschaltet worden im Play Store. Und das ist ein ganz faszinierendes Teil. Das ist ja angekündigt worden auf der Google I/O zusammen mit Jelly Bean 4.1. Und deswegen dachte man, das ist eine Funktion, die nur in der Jelly Bean läuft. Aber mitnichten. Diese Funktion gibt es auch für die älteren Handys. Die Market-Version ist auch nicht entscheidend, solange man keine Uralt-Version drauf hat. Zwar wird das offenbar von dem Google-Server direkt gemacht mit einem ganz kniffligen System. Da wird abgefragt, welche Version auf dem Handy ist, welche Version auf dem Server ist und dann wird nur der Unterschied übertragen quasi. Also das APK ist ja im Prinzip eine gepackte Datei, wenn man so will. Und dort wird eben geschaut, was ist in der APK im Handy und was ist in der APK vom Google-Server. Und dann wird einfach das übertragen, was sich geändert hat, beziehungsweise was nicht vorhanden ist und fertig. Das spart jede Menge Traffic. Gerade wenn man nicht übers Wi-Fi geht beim Update. Aber auch so geht es dann natürlich wesentlich schneller, weil nur noch wenige Daten im Vergleich zu vorher übertragen werden müssen. Vor allem großen Spielen kommt das sehr, sehr zugute. Also wenn man da so ein Spiel oder ein Programm hat mit 30, 40, 50 MB, da hat das richtig genervt teilweise. Es gibt ja sogar mittlerweile Programme, die weit, weit größer sind. Theoretisch immer auch bis 2 Gigabyte. Ja. Könnte sogar sein, dass es sogar schon bis 4 Gigabyte geht. Ich glaube, bis 2 Gigabyte ist die Grenze noch aktiv. Und vorher musste immer das komplette Game nochmal übertragen werden, wenn es auch nur die geringste Änderung gab. Das heißt, wenn man 50 MB hatte, ein Programm mit 50 MB, und die haben nur einen Text in der App korrigiert, da mussten die kompletten 50 MB nochmal übertragen werden, also unglaubliche Verschwendung. Und jetzt dank den Smart Updates müsste dann nur noch die kleine Datei übertragen werden, in denen zum Beispiel dann der Text eben geändert wurde, und dann wird nur noch diese Datei übertragen statt diese ganze 50 MB. Sehr schön, das ist überfällig, und das wird auch hier den Usern viele Nerven sparen, und eben auch viel Traffic bei den Leuten, die unterwegs unbedingt das Update machen müssen oder wollen, und die werden sich auf jeden Fall auch freuen. Ich freue mich auch drüber, weil selbst mit dem Wi-Fi so lange Daten übertragen ist nicht wirklich toll. Ich habe auch gemerkt, das Installieren geht auch etwas schneller vonstatten, klar, weil nicht alle Files überschrieben werden müssen, sondern eben nur das File, das geändert wurde. Und das ist, wenn man Glück hat, nur ein paar Kilobyte groß. Und das geht auch von einem Installationsprozessor wesentlich schneller als vorher, ohne dieses Smart Update. Super toll. Thank you, Google. So, dann habe ich noch was Interessantes betreff Twitter. Twitter, Twitter. Ich habe hier so schön geschrieben: If User String equals Android, then Social Network String equals Google Plus. Und das bedeutet einfach, dass jetzt mit der letzten Entscheidung von Twitter eigentlich nur noch ein vernünftiges Social Network, oder sagen wir mal, es wird ja immer bezweifelt, dass Google Plus wirklich ein Social Network ist, also so eine Plattform, ja, besteht für Android eine vernünftige, und das ist eben Google Plus. Twitter hat sich wohl selbst disqualifiziert mit den neuen Regeln. Da gab es auch einen großen Aufschrei von den wichtigsten Entwicklern von Twitter-Clients, ja. Die sind alle entsetzt, und also es läuft darauf hinaus, um es mal abzukürzen, ja, dass vernünftige Twitter-Clients kaum noch zu machen sind. Ja. Die APIs werden verstümmelt, und es werden Änderungen gemacht an den Regeln für Entwickler, die eben solche Twitter-Clients produzieren. Der Hintergrund, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht ist der Hintergrund der, dass die offizielle Twitter-App immer noch ein Schattendasein führt gegenüber den von anderen Anbietern. Aber auch eben, dass Twitter an einem Modell arbeitet, um Werbung einzublenden. Und natürlich könnten da andere Twitter-Clients dagegen steuern. Ja. Und damit das nicht passiert, gibt es eben diese neuen Regeln. Und auch eben der Versuch, bin ich der Meinung, dass das eindeutig ein Versuch ist, eben andere Twitter-Clients vom Markt zu schaffen. Ja, und das wird wohl auch funktionieren mit vielen, damit eben der offizielle Twitter-Client genutzt wird, um die Benutzer dann eben mit Werbung zu konfrontieren. So will sich eben Twitter jetzt finanzieren. Damit ist natürlich, gerade was Android betrifft und die Twitter-Clients, das ist ein doppeltes Dilemma. Ja, einmal sind die Twitter-Clients, die bisher, oder die es offiziell, oder der Twitter-Client, den es offiziell von Twitter gibt, eben, wie ich schon sagte, schlecht, übel. Des Weiteren sind die meisten Twitter-Clients kostenfrei. Bei Android, sind wir ehrlich, ist halt auch ein kostenfreier Twitter-Client schon Standard. Es gibt auch Paid-Twitter-Clients. Wie die sich halten, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall werden doch Gebühren fällig, wenn man viele Benutzer hat als solche als solche App-Developer. Und ob sich das dann noch rentiert, also die Zahl der Leute, die das kauft, ja, und dann eben die Gegenüberstellung mit den Gebühren, was die dann abführen müssen an Twitter dafür. Also das ist schon nicht so doll. Ja, ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel Twitter-Clients das dann im Endeffekt dann tatsächlich betrifft. Ein wichtiger Punkt ist, dass zum Beispiel Twitter-Clients wie Plume oder was habe ich das ausgesprochen wird, dass die eben über 100.000 User haben, die müssen mit Twitter zusammenarbeiten, ja, und entsprechend auch zahlen, damit sie überhaupt noch Zugriff haben auf die API. Ja, und alle anderen werden nur noch begrenzten Zugriff auf die API haben. Und das ist eben ziemlich schlecht. Also Facebook kann man jetzt sagen, ja, Facebook ist ja auch noch da. Aber ich glaube, alle sind sich einig, die Facebook-App ist eine Katastrophe für Android. Eine Katastrophe. Auch Robert Scoble hat beim letzten Gilmore Gang Interview, das ist ein anderer Podcast, hier deutlich gemacht, dass es einfach, wie hat er gesagt, die Facebook-App für Android suckt. Ja. Klipp und klar hat er das gesagt. In your face, Mark Zuckerberg, ja. Also, ich verstehe das immer noch nicht, was da los ist. Vielleicht ist das die fehlende Liebe für Android bei Facebook oder vielleicht ist es aber auch die Ressourcen, die da fehlen, um eben so eine App auf die Beine zu stellen. Die iPhone-Facebook-App war ja auch ständig in Kritik, ja, dass die hätte besser sein können, aber ich kann euch sagen, die ist noch wesentlich besser als die Android-Version. Ja. Ist bei mir schon lange nicht mehr drauf. Die läuft im Hintergrund, die verbraucht Ressourcen ohne Ende, die macht das Handy langsamer, die stürzt dauernd ab. Viele Funktionen, die gerade bei den Änderungen mit der Timeline bei Facebook sind, kann man über die mobile App gar nicht machen. Also ich nutze, wenn überhaupt noch Facebook, dann über die Website, über die mobile Website. Das geht wesentlich einfacher, schneller und absturzsicherer als die App. Sorry, ist so. Ja. Natürlich gibt es da halt viele negative Punkte, wie zum Beispiel Bilder hochladen etc. Das geht ja alles dann nicht automatisch. Google Plus, ja, was ist da der Vorteil? Klar, Auto-Upload, Instant-Upload von den Bildern, das funktioniert ja jetzt endlich. Ja. Das heißt, man hat gleich seine Bilder drauf und kann die dann ganz einfach sharen über die App. Die Google Plus App ist wirklich phänomenal gut mittlerweile geworden, ja. Das Design ist top. Auch hier Robert Scoble in allerhöchsten Tönen lobt er die Google Plus App. Und auch wenn er selbst mit Google Plus, ja, da skeptisch ist, er ist kein Google Plus Fan. Aber die App, sagt er, die ist super gut. Und ich glaube, nicht wenige würden sich eine App für Facebook wünschen in der Qualitätsstufe von der Google Plus App. Die ist wirklich super toll. Einfacher geht's nicht mehr. Egal ob Standort, Fotos, Videos und so weiter. Alles kann man super einfach sharen. Man hat einen Messenger drin dann. Ja. Und die Ansichten sind toll. Die App ist sowohl für Tablet als auch für Handy perfekt. Ja. Und also ist richtig toll. Wahnsinn. Und deswegen, ja, kann man sagen, also wer mit Android Social Networks nutzen will, der sollte auf jeden Fall Google Plus ins Auge fassen, denn für die anderen Client, für die anderen Dienste gibt es momentan keine vernünftigen Clients. Dann gab es auch noch schon wieder Google-Meldungen. Wir haben jetzt nur Google-Meldungen. Eine Änderung von Google Maps. Da war auch schon wieder ein Update fällig. Dieses Update ist ziemlich gut gelungen, denn was gibt's Neues? Außer einem wunderschönen neuen Icon. Ja, Google Maps hat ein neues Icon. Ich habe mich erst gewundert auf meinem Handy. So, was? Was ist denn das? Ah, Google Maps. Okay. Sieht sehr schön aus. Und zwar hat man jetzt die volle Offline-Funktionalität für die Maps, wo man auswählen kann, einen Bereich der Map und diese offline speichern. Das war vorher nur möglich mit dieser Labs-Funktion, die es da gab, also das musste man aktivieren, es war eben nur ein Test. Das ist jetzt eine offizielle Funktion, und da kann man sich dann die Region auswählen und eben abspeichern. Und das ist auch gut. Auch interessant ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel nach einem Postleitzahlenbereich sucht, dass dieser Postleitzahlenbereich grafisch dargestellt wird, also umrandet wird, damit man sieht, wie weit dieser Postleitzahlenbereich geht, wo dieser Postleitzahlenbereich ist. Finde ich auch gut. Und es gibt noch ein paar Änderungen unter dem Tab My Places, ja. Da sind noch einige zusätzliche Infos hinzugekommen, ja. Zum Beispiel auch die Offline-Maps, die man heruntergeladen hat, also zu verwalten. Und wenn man die Location History aktiviert, dann kann man hier komfortabel sehen, wo man war und wie man gereist ist, die Strecke etc. etc. und kann das dann sehr gut im Nachhinein noch auswerten. Mir gefällt das sehr gut, die neue Google Maps App mal wieder verbessert worden. Die finden doch immer noch Sachen zum Verbessern. Und jedes Mal sage ich, ja, das ist jetzt perfekt, ja, aber die finden immer noch wieder Sachen zum Verbessern. Ja, schön. Gut. Ich hoffe nur, dass die nicht irgendwann mal zu kompliziert wird, diese Maps-App, so dass vielleicht noch ein paar Leute abgeschreckt werden. Jo, dann habe ich noch ein paar Hardware-Sachen, beziehungsweise erstmal eine Hardware-Sache. Der Markus hat ja schon mal das Galaxy Duos, ich glaube das Ace, Duos Ace oder Duos Y war das vorgestellt, bei dem man zwei SIM-Karten reinmachen kann. Das Gerät war halt technisch ziemlich, naja, schlecht. Jetzt auch wieder mit etwas alter Technik, aber immerhin noch besser als das Ace, das Galaxy S Duos. Ja, wie ihr schon vom Namen sehen könnt oder hören könnt, ist das entspricht es ungefähr dem Galaxy S. Ja, also ältere Ausführung, 1 GHz Prozessor, 4 Zoll Display, 480x800 Bildpunkte, 4 GB interner Speicher, erweiterbar bis 32 GB per Micro-SD-Karte. Und ja, Besonderheit eben, zwei SIM-Karten gleichzeitig kann man reinlegen und die sind auch gleichzeitig immer aktiv. Ja, so wird es beworben. Und das ist natürlich eine schöne Sache für Leute, die eben einen Geschäftsanschluss und einen Privatanschluss zum Beispiel haben oder vielleicht auch wegen den Tarifen. Ja, vielleicht für das Mobilfunknetz eine spezielle Karte und für Telefonie in andere Netze oder Festnetz dann wiederum eine andere Karte haben, so dass man dann eben sparen kann. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man zwei SIM-Karten nutzen kann. Aber ich denke, am häufigsten jetzt wird es sein, dass man einen privaten Geschäftsanschluss zusammen dabei hat, aber keine Lust hat, zwei Handys mit sich rumzutragen. Wie? Man hat keine Lust, zwei Handys mit sich rumzutragen. Das kann ja schon gar nicht sein. Ist eine Alternative, aber ich frage mich, warum bringen die jetzt zum Beispiel das auf der Galaxy S-Basis? Warum nicht dann, wenn schon ein etwas älteres Gerät, ich kann mir schon vorstellen, okay, ein S3, das ist ja eben gerade neu gemacht, dass es dann vielleicht eben nicht gleich wieder eine überarbeitete Version mit Dual-SIM gibt, aber warum dann nicht ein S2? Ein Galaxy S? Ach nee, ich verstehe das nicht genau. Gut, dasselbe Problem haben wir auch mit den Outdoor-Handys, ja. Habe ich auch schon das öfter mal angesprochen. Warum so ist, wer weiß es, die Firmen wissen es, ich. Muss passen, ich kann das nicht sagen. SwiftKey 3, die haben jetzt auch ein neues Update rausbekommen für ihre SwiftKey 3 App. Und zwar auf die Version 3.0.1 wurde das geupdatet und neue Themes dafür. Mir gefällt da doch eins sehr, sehr gut. Das Moment, nicht das Fuchsia, das Sky-Theme. Ja, also es gibt Fuchsia-Theme und Sky-Theme und das Sky, das finde ich richtig schön. Das habe ich mir gleich mal eingestellt auf dem Tablet, auf dem Handy nutze ich ja die ganz normale Jelly Bean-Tastatur, weil die finde ich immer noch unerreicht. Aber das ist Geschmackssache. Das dürfte vielen Swiftie-Fans freuen, die sich immer wieder neue Themes gewünscht haben. Es sind auch noch ein paar andere Sachen geändert worden. Zum Beispiel kann man jetzt die Fontgröße einstellen, ja, und oder eben nicht Quatsch, nicht einstellen, sondern es, die Fontgröße wurde geändert, ja, so dass sie jetzt auch richtig passt da drin. dann wurde noch der Cheetok Smiley Button, ja. Der ist in Jelly Bean verschwunden. Auch das wurde jetzt geändert. Der ist jetzt auch wieder da. Ja. Und ein paar andere Bugs wurden da noch gefixt. Wow. Also ich finde nach wie vor Swift 3 für das Tablet ganz gut. Ja. Ich hab die falsche Version eigentlich gekauft. Ich hätte man sollen die Tablet-Version kaufen, aber. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich habe das Galaxy Tab 7 und das wird ja nicht behandelt als Tablet von vielen Firmen, ja, sondern als Handy. Blödsinn. Aber deswegen musste ich da das Swift Key 3 holen und das hat halt nicht den Komfort wie das Thumb Keyboard beispielsweise beim Schreiben in dem Landscape-Modus. Aber dafür ist es recht fix und die Worterkennung ist ziemlich gut. Und ich kann schon verstehen, warum SwiftKey 3 so viele Fans hat. Tja, jetzt müsste man eigentlich hier irgendwie so ein Trauermarsch spielen, so Flash ist tot, genau. Adobe hat die Verbreitung gestoppt im Play Store, nicht mehr herunterzuladen. Wer Flash bereits drauf hat. Zum Beispiel auch die Leute, wovon Ice Cream Sandwich auf Jelly Bean geupdatet haben und hatten vorher das Flash drauf. Die bekommen nach wie vor solche Wartungsupdates, Sicherheitsupdates noch. Das wird auch irgendwann verschwinden. Ja. Die Frage, es wird auch bestimmt bald so APKs geben, die gibt es sogar schon, ja, auf XDA, Developers und so weiter, dass man doch noch Flash installieren kann. Aber es ist ganz erste Frage, ob man das überhaupt noch machen sollte. Flash ist tot, es ist aus und vorbei. Ich weiß, es gibt immer noch viele Sachen im Internet, die unter Flash laufen. Und das wird sich aber auch nicht ändern, wenn die Benutzer diese Flash-Sachen immer wieder aufrufen und benutzen. Eigentlich sollte man kein Flash mehr auf den mobilen Geräten nutzen, damit die Webseitenbetreiber auch verstehen, dass die Ära des Flashs auf mobilen Geräten vorbei ist. Ja. Ehrlich gesagt, Flash war nie so das Hassobjekt bei mir. Mir war das ehrlich gesagt egal. Ja, Java ist genauso ressourcenfressend wie Flash und gab auch Java-Sachen. Ich habe Java abgeschaltet, ja, und Flash habe ich angelassen, weil es eben viele Sachen gab früher. Im Moment wird halt viel durch HTML5 ersetzt. Deswegen, man könnte jetzt den Schnitt schon machen. Das Problem ist eben, wenn die Webseitenbetreiber, die haben ja die Statistiken, die sehen ja, die Flash-Plugins werden aufgerufen, ganz normal. Dann wird sich auch nichts ändern. Solange Flash benutzt wird, wird ein Netzseitenbetreiber nicht die Notwendigkeit sehen, das zu ändern und HTML5 nochmal neu zu machen, dasselbe. Nur, damit es eben für die mobilen Geräte funktioniert. Obwohl HTML5 eben ein paar Vorteile hat. Deswegen, ich werde noch 2, 3 Monate, oder ich sag mal, 6 Monate werde ich noch warten. Und dann werde ich das Flash auf meinem Gerät deinstallieren und fertig. Und die Seiten, die dann eben nur noch mit Flash arbeiten, auf die werde ich dann verzichten. Das werden auch ja immer weniger, das muss man auch sehen. Also von daher sage ich, ich finde es uninteressant, sich jetzt noch diese APK außerhalb irgendwo zu holen und das zu installieren. Und wie gesagt, ich werde nach 6 Monaten, spätestens, allerspätestens nach 6 Monaten, vielleicht sogar schon früher, die Flash-Applikation löschen. Übrigens dann auf nie mehr wiedersehen, weil wenn man die einmal gelöscht hat, kann man sie nicht mehr nicht mehr installieren, ein neues. Ja. Es wird also dann ein Abschied für immer sein, aber ich denke, das wird eben früher oder später sowieso passieren, weil Flash ist auf dem mobilen Bereich auf jeden Fall tot. Ja. Wer jetzt da eine Abkühlung braucht, oder wie ich hier in seinem eigenen Saft schmort, der kann sich jetzt Eiswürfel im Android-Format gönnen. Ja. Ich guck mal, wo gibt's das? Kann man das bestellen? Für $12 soll man das bekommen, ja. Und das macht sehr schöne Android-Eiswürfel. Die sehen richtig putzig aus. Und Mensch, wenn man da Waldmeistergetränk einfüllt, dann sind die sogar grün. Ach, das ist ja episch, oder? Episch, sage ich nur. Ich hoffe, dass man die auch hier in Europa bestellen kann. Die sind noch nicht auslieferbar im Moment, aber wird kommen. Coming soon steht hier und da kann ich mich kaum noch zurückhalten. Aber naja, wenn die jetzt noch nicht ausgeliefert werden, ja gut, dann ist das Sommer vorbei. Ist also wahrscheinlich erst was für nächsten Sommer. Schade, schade, schade. Oh, ich hätte mir jetzt so ein paar kalte Androiden ins Knick geköpt. Oh Mann, ach nee. Ich schwitz. Gut, dann komme ich mal zu den Community News. Was heißt News? Zu der Community, genau. Liebe Leute, hier habe ich nämlich noch was. Und zwar ging es nochmal um die Navi-Smartphones im Auto. Da hat der Ingo geschrieben. Ja, du sagtest, dass Handys an der Frontscheibe zu warm werden können. Das habe ich heute einmal getestet. Die Außentemperatur betrug bis 31 Grad. Die Klimaautomatik hat den Innenraum auf 20 Grad gekühlt. Die Fahrzeit hatte eine Länge von 45 Minuten. Danach habe ich das Handy und das Armaturenbrett gemessen per Infrarotthermometer. Das Armaturenbrett hatte 36 Grad und das Handy gerade mal 35,2 Grad. Also kein Grund zur Panik. Höhere Temperaturen entstehen sicher durch ein Display, das dauerhaft eingeschaltet ist. Das hat man aber auch, wenn man im Winter oder nachts fährt. Ein Handy in der Hosentasche, 33 Grad gemessen, dürfte auf die gleichen Werte kommen. Sorry, Ingo, aber du hast sicherlich ein schönes Auto mit toller Klimaanlage. BMW hast du ja geschrieben, ne? Aber ich kann dir sagen, das ist leider nicht so generell zu sagen. Zwar hat sich der Thomas Glader auch an geschrieben, an hat sich auch gemeldet, Mensch, und hat gesagt, dank des Einsatzes von Klimaanlage denke ich auch, dass es dort nicht heißer wird. Aber also es ist wirklich so. Ich hab das ja schon öfters gemacht. Ich habe an der Scheibe so einen Saugnapf dran und bei mir wird das Handy so heiß, dass sich das die Ladefunktion sogar abschaltet, weil das Handy droht, den Hitzetod zu sterben. Ja, ab einer gewissen Temperatur kann man den Akku nicht mehr laden. Das ist leider ein großes Problem, weil wenn ich Navigation benutze, geht der Akku gerade noch so runter. Ja. Wird aber nicht geladen, weil die Ladefunktion abgeschaltet ist, weil das Handy zu heiß ist. Ich habe das Teil wirklich in die Hand genommen. Das wird so heiß, dass man es kaum noch in der Hand halten kann. Mein Armaturenbrett, also verhungern werde ich im Auto nicht, weil da kann ich mir immer noch was drauf brutzeln auf dem Armaturenbrett. In der Tat, also mit den Fingern lang ich da nicht drauf. Ja. Die Temperatur bei mir im Auto ist ja um die 60 Grad. Ihr glaubt's nicht? Ja. Wenn ich nicht mit offenen Fenstern fahre, ist es tatsächlich so, weil ich habe nämlich keine Klimaanlage drin. Und ich muss euch sagen, das hängt auch mit Wärmeschutzverglasung und so weiter zusammen. Beziehungsweise ich sag's auch, allein die Klimaanlage schafft es nicht. Die Sonnenstrahlung wird durch das Fenster, durch die Scheibe weiter verstärkt, so dass die Strahlung selbst auf die Oberflächen trifft und noch stärker aufheizen, während die Klimaanlage ja die Luft kühlt, aber nicht das Gerät selbst, wenn es nicht direkt im Luftstrom ist von der Klimaanlage. Das heißt, vermutlich wird hier bei euch die Wärmeschutzverglasung in der Frontscheibe, die nicht bei vielen Autos Standard ist, hier die Dienste tun. Ansonsten wird euer Handy zu heiß. Das wird auch, ich habe es letztens auch gerade gelesen, wurde davor gewarnt, das zu machen, das Handy in der Sonne im Auto zu betreiben, da dadurch die Lebenszeit des Handys deutlich reduziert wird. Ja, also nicht nur das Akku, sondern auch die Elektronik im Gerät wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen auf Dauer. Also definitiv, wenn du hier ein total gekühltes Auto mit Wärmeschutzverglasung hast, ist es wohl kein Problem. Ich denke, 35 Grad wird das Handy aushalten, hoffe ich jedenfalls. Aber bei mir ist es eben zum Beispiel so, dass ich habe es letztes Wochenende auch probiert, wobei da waren es draußen schon 37 Grad. Ich habe das unter die Konsole quasi, also unten auf die Ablage gelegt. Ja, da war der GPS-Empfang natürlich extrem schlecht, aber ich wollte es mal probieren und selbst da hat sich die Ladeschutzfunktion eingeschaltet und ließ das Handy nicht mehr laden, weil es zu warm wurde. Was soll ich dazu sagen? Andere Autos, andere Erfahrungen mit dem Handy. Auf jeden Fall muss man da aufpassen und so an der Scheibe selbst sieht auch nicht so toll aus. Ne? Also ich stelle mir vor, wenn ich da nächstes Jahr tatsächlich meinen Range Rover Evoque bekomme und habe dann so einen Saugnapf da an der Scheibe, das versaut mir das ganze Design. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mein tolles Handy kaufe und dann eine pinke Oberschale drauf mache. Also trotzdem, Autohersteller müssen da endlich reagieren und müssen vernünftige Halterungen und Lösungen einbauen für die Handys, für die Smartphones. So, was haben wir denn noch für ein Thema gehabt? Two-Step Verification, ganz genau. Der Philbo hat geschrieben, zu diesem Thema. Ich nutze die Two-Step-Verification seit Beginn an meiner Google-Nutzung. Kennengelernt habe ich die Funktion per Zufall. Blizzard bietet denselben Service an und auf der Suche nach dem Authenticator wurde mir dann auch der von Google angezeigt. Gesehen, angeklickt, installiert, zufrieden und happy. Kann ich jedem nur empfehlen und die Nutzung ist super einfach und nach einiger Zeit nicht störend. Das kann ich auch nur unterstreichen. Sicherheit ist halt immer mal ein bisschen, sag ich mal, mehr Stress, ja, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Die Two-Step-Verification ist schon ziemlich gut, ziemlich schnell und mit der App vor allem, da geht es alles ruckzuck. Und ich denke, da das so viel mehr an Sicherheit kann man durchaus machen. Weil es ist wirklich ein effektiver Schutz, um solche Angriffe, wie eben passiert bei diesem armen Menschen, der hier seine gesamte digitale Existenz vernichtet bekommen hat. Ja. Das wird effektiv verhindert dadurch. Ja. Also es wäre mit der Two-Step-Verification überhaupt nicht möglich gewesen. Es ist zwar nicht zu 100% sicher, aber die Vorgehensweise mit diesem Angriffsmuster wird mit einer Two-Step-Verification nicht funktionieren. Jo, und das war's mit der Community. Jetzt kommen wir noch zur App der Woche. Eigentlich ein Spiel, das ich schon längere Zeit auf meinem Tablet habe und ich war entsetzt, dass ich das noch nie in der Rubrik hier App der Woche hatte. Das nennt sich Cox. Ja, COGS, Cox. Und das ist ein Puzzlespiel vom Feinsten. Und zwar in einer, ja, sagen wir mal, dreidimensionalen Würfel sozusagen. Ja, 2D Ansicht, aber 3D 3D-Puzzle. Ja. Und das wird richtig kompliziert. Anfangs ist das alles super einfach, so wie es sein soll. Aber dann wird es immer schwerer und schwerer und schwerer. Und am Schluss ist es eine richtige Herausforderung. Es gibt verschiedene Spielmodis, ein Inventor-Mode, ja, beispielsweise, wo man dann erstmal so eingeführt wird in das Ganze. Ja, Time-Challenge-Mode gibt's, wo man dann eben auch gegen die Zeit spielt, ja, ähnlich wie in dem Inventor-Mode. Move-Challenge-Mode. Da muss man dann wirklich genau vorausdenken, weil da geht es nämlich nach Züge und nicht nach Zeit im Prinzip, ja, und das Ganze auch mit einer schönen Highscore-Liste mit dem nicht so tollen Open Faint. Das ist bei mir immer das Erste, was ich gleich abschalte. Aber ja, man kann sich da auch messen. Es gibt eine Demo, verlinkt habe ich jetzt mal die Vollversion. Aber ihr könnt eine Demo rausziehen aus dem Play Store. Cox Demo nennt sich das. Und ich finde, diese App ist schon sehr, sehr schön. Die Vollversion kostet 2,39 € und die Größe hängt ab von, je nachdem, mit was für einem Gerät ihr das herunterlädt. Also bei den Tablets wird zum Beispiel mehr höhere Grafik übertragen, HD-Grafik, als zum Beispiel eben bei den Handys mit kleinerer Auflösung. So wie es eigentlich sein soll. Gut, also das war dann die App der Woche Cox. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und das war's jetzt auch mit dem Uncast. Wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, eigene Beiträge oder sonstige Sachen habt, könnt ihr den Uncast erreichen unter Google Plus Uncast. Einfach oben in der Suche Plus Uncast angeben. Schon findet ihr die Google Plus Page. Oder per Mail an rio@thenetcast.com. Bitte nicht mehr an uncast@thenetcast.com schreiben, weil ich gemerkt habe, da gibt es wirklich Probleme damit. Also rio@thenetcast.com. Und alle Links, Informationen und weitere Infos zu dem Ganzen, das findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Und da immer bitte auf die Mehrzahl achten, seine Casts bekommen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!